King FM. Die Tom Kolbe Show. Hallo, hallo allerseits in der Tom Kolbe Show. Hier geht es um das Thema Lifestyle und zwar um den echten Lifestyle, also nicht um It-Girls und so weiter. Ich war für Sie mit dem Mikrofon für King FM in Österreich und auch in Deutschland unterwegs und habe einiges Interessantes für Sie eingefangen, welche ich gern in den kommenden 2 Stunden mit Ihnen teilen mag. Ich war zum Beispiel in Oberösterreich. Warum nicht mal Ampelwang als Urlaubsort wählen? Das ist vielleicht ganz interessant für Sie, wenn Sie Kinder mit in den Urlaub nehmen möchten. Wer es mehr am Wasser mag, für den ist vielleicht der welthöchste Kaltwassergeysir eine schöne Sache. Der liegt nämlich im Rheinland in der Nähe von Koblenz. Auch da habe ich für Sie mal vorbeigeschaut und es gibt was Neues aus dem Hause BMW, die neue BMW 2er Compact Class. Damit betritt ja der BMW-Konzern ein neues Segment, auch darüber berichte ich. Und es gibt noch das ein oder andere Interessante mehr. Ich wünsche Ihnen viel Spaß in den nächsten 2 Stunden. Sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. from the devil's cut. You broke my heart, there's no way back. Move right out of here, baby, go on, pack your bags. Just who do you think you are? Stop acting like some kind of star. Just who do you think you are? Sie stehen immer noch vor der Entscheidung, wo Sie Ihren Urlaub verbringen möchten. Naja, dann habe ich da jetzt vielleicht den entscheidenden Tipp für Sie. Und wenn Sie auch die Kids am Urlaubsort so beschäftigen möchten, dass garantiert keine Langeweile aufkommt, dann sollten Sie mal genauer hinhören. Ich bin auf den Urlaubsort Ampfelwang in Oberösterreich deshalb aufmerksam geworden, weil es dort wirklich klasse Golflehrer für die Kids gibt. Aber das ist bei weitem noch nicht alles, denn in Ampelwang in Oberösterreich haben sich Urlaubsexperten Gedanken gemacht und ein ziemlich cooles Konzept entwickelt, wie man Kindern jeden Tag Abwechslung bieten kann. In der riesigen Spielhalle stehen Klettergerüste, Rutschbahnen, Ballbäder und als ganz besonderes Highlight eine Indoor-Rodelbahn. Man nimmt sich einen Poporutscher mit, wie auch normal, wenn man Schlittenfahren gibt es das ja auch, wo man sich draufsetzt. Und dann geht's schon los. Erklärt Sina Baren vom Robinson-Club Ampelwang, die den großen Indoor-Spielplatz betreut. An einem Regentag ist er ein beliebter Treffpunkt für die vielen Kinder, wie zum Beispiel den Emil. Da hinten gibt's Autos und da kann ich rumfahren. Und die da hinten, die blaue Rutsche, das hat mir am besten gefallen. Am nächsten Tag aber schon scheint die Sonne und da wartet auf Emil Reitlehrerin Sarah Schreiberhuber. Wir haben zum Beispiel im Programm Pony for You. Da fängt es von Zöpfchenflechten über Blumen in die Mähne einflechten von dem Pony bis zu wir putzen gemeinsam. Das heißt, ein Reitlehrer zeigt ihnen immer, wie das Ganze funktioniert und nimmt ihnen doch gleich die Angst vom Pony weg. Tja, und bei Emil scheint das ja funktioniert zu haben. Nein, es hat funktioniert, denn er war von seiner ersten Reitstunde restlos begeistert. Aufsatteln und alles vorbereiten, dann könnten wir zum Stall gehen. Und am nächsten Tag steht dann Golfen auf dem Programm für Robinson-Golflehrer Helmut Kraft. Ein Sport, na klar, für die ganze Familie. Diese Woche habe ich ein Kind mit 2 Jahren. Dann gebe ich einen Schläger in die Hand, also einen Plastikschläger. Und der spielt mit den Bälle 1-2 Stunden lang, ohne dass ich irgendwas sagen muss. Und die Eltern sind überglücklich, weil das Kind dabei ist. Ja, und auch unser Emil hat sich tatsächlich am Schnuppergolfen ausprobiert. Da waren 2 Sachen mit einem Loch und dann halt muss man da reintreffen. Und hier hat gar keiner getroffen beim Golf und dann haben wir halt weitergemacht mit den Spielen. Und das alles können Emil und seine Freunde auf dem weitläufigen Gelände, ohne dass die Eltern sich Sorgen machen müssen. So Robinson-Clubchef Hans-Peter Soller. Das bei uns, man reist an durch ein Waldstück, stellt das Auto am Parkplatz ab und dann ist weit und breit keine Straße mehr. Also ich kann Ihnen schon jetzt verraten aus eigenem Erleben, Ihre Kinder werden am Vorabend ganz hibbelig sein und sich auf den nächsten Tag freuen, auf die kommenden Abenteuer. Welche spannende Erlebnisse Sie noch in Ampelwang erwarten, erfahren Sie unter robinson.com. Keine Bange, wenn Sie das jetzt nicht alles mitschreiben konnten, denn alle Informationen finden Sie jetzt auch unter kingfm.net/Kinderferien. kingfm.net/Kinderferien. Und hier ist Whitney Houston. Really? then be on your way. Don't wanna hear about Susan. She got nothing on me. So show some respect for the love you receive. My name is not Susan. Die Tom Kolbe Show. sticks like candy. She candy. The girl sticks like candy. She candy. The girl sticks like candy. Entdeckungen am Fluss, spannende Attraktionen am Wasser. Naja, so könnte man den jetzigen Beitrag umschreiben. Vorhin sprach ich ja mit Ihnen über relaxten Urlaub mit den Kids in den Bergen in Oberösterreich. Wer aber mehr das Wasser mag, sich jedoch nicht an den allseits bekannten Badestränden wie ein Hering mitdrängeln möchte, für den habe ich jetzt was Interessantes. Ich war nämlich im Rheinland in Nordrhein-Westfalen, haben ja gerade die Ferien angefangen. Falls Sie also aus dieser Ecke kommen, müssen Sie im Grunde genommen gar nicht so weit weg. Und auch für alle anderen ist das im Verhältnis zu vielen anderen Reiseorten auch ein Katzensprung. In vielen Städten, die an Flüssen liegen, sind Beachbars an den Ufern entstanden. Und die Promenaden wurden fleißig herausgeputzt. Neben Entspannung findet sich aber auch viel Spannendes an unseren fließenden Gewässern. Der welthöchste Kaltwasser-Geysir bricht in regelmäßigen Abständen auf einer Halbinsel im Rhein aus. Ja, per Schiff geht es vom Geysir-Erlebniszentrum in Andernach, in dem der Besucher sich auf eine interaktive Reise ins Erdinnere begibt, zu dem Naturschauspiel. Doch was man jetzt sehr, sehr schön sehen kann, ist dieses Pulsieren quasi. Also das Abwechseln von dem Gas und dem Wasser. Die Kolbenblasen, die das Wasser hochdrücken. Dieses Puh, Puh. In dem roten Raum hat man das Ganze auch sehen können. Und zwar war das das Exponat, wo man mit dem Fuß die Kolbenblasen dann erzeugen konnte. Eine Kolbenblase kann bis zu 20 Meter groß werden. Erklärt Scout Andreas Müller. Nur ein paar Kilometer weiter in Koblenz geht der Besucher im multimedialen Romantikum auf eine virtuelle Rheinschiffsreise. Spannende Sagen erwachsen hier zum Leben, so auch einer der bekanntesten, weiß IT-Spezialist Johannes Bruchhof. Wir haben in dieser Ausstellung einen 30-minütigen Tagesrhythmus mit Sound- und Lichteffekten und da darf auch die Lorelei nicht drin fehlen. Fast genauso exponiert wie der Loreleifelsen thront über dem Rhein das innovative ARP-Museum in Rolandseck. Claudia Seifert, die Sprecherin des Museums. Man geht unter den Bahngleisen hindurch mit einem Tunnel, fährt dann 40 Meter mit einem Fahrstuhl durch den Berg, sieht dann die Rheinlandschaft von oben. 40 Meter über dem Rhein ist der eigentliche Neubau, in dem wir die Werke von Hans Arp und Sophie Teuber-Arp dann auch präsentieren. Und daneben gibt es immer wieder wechselnde Ausstellungen mit spektakulären Exponaten, wie zum Beispiel zu Rap-Musik tanzenden Hochhäusern. Das Museum und alle anderen Attraktionen sind trotz ihrer außergewöhnlichen Lage barrierefrei erfahrbar. Das gilt auch für die Neuheit entlang des Ahrflusses, die nach den Erlebnissen zum Entspannen einlädt, So Heinz Schönewald von der Tourismusinformation. Wir haben ganz neu jetzt die Sinnenliege, ein Projekt der fließenden Energie in Rheinland-Pfalz entlang des Auguste-Victoria-Parks. 35 Liegen an der Zahl, wovon manche ganz im vorderen Bereich dann auch für Rollstuhlfahrer geeignet sind. Alles zu diesen und weitere Ausflugstipps finden Sie unter gastlandschaften.de im Netz, gastlandschaften.de. Und wenn Sie jetzt keine Zeit hatten mitzuschreiben, dann merken Sie sich ganz einfach kingfm.net/gast. kingfm.net/gast. Da finden Sie nochmal alle Informationen, die Sie zum Beitrag benötigen. Und hier sind Order of Error mit One. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Yes, it's the saddest experience you'll ever know. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever do. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. FM, die Tom Kolbe Show. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle mood on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Close my eyes. She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. When I look in her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. Good vibrations. She's giving me the excitations, but not good. Good vibrations, but not good. Excitations, but not good. Good vibrations. BMW fasst Fuß in einem neuen Kundensegment. Die BMW Group geht mit dem BMW 2er Active Tourer in einem attraktiven Segment in der Premium-Kompaktklasse an den Start, in dem sie bislang noch nicht vertreten war. Am 27. September 2014 ist die offizielle Markteinführung des BMW 2er Active Tourer in Europa. Warum nicht gleich drei Leute vom Fach zum Thema befragen, dachte ich mir. Dr. Frank Niederländer, Domagoj Dukic und Martina Starke von BMW lassen uns wissen, was wir vom neuen 2er Active Tourer erwarten dürfen. Dr. Frank Niederländer, Produktmanagement BMW Active Tourer. Herr Dr. Niederländer, wie kam denn die Entscheidung zustande, jetzt einen Wagen der Kompaktklasse einzuführen? Wir haben festgestellt, dass es für uns eine interessante Zielgruppe gibt, die heute kein Modell in unserem Angebot findet. Wir haben auch festgestellt, dass ausgerechnet dieses Segment in den nächsten Jahren deutlich wachsen wird. Diese Zielgruppe ist etwas anders als unsere heutige. Die sucht auch ein Premium-Fahrzeug, die sucht ein Fahrerlebnis, aber ihr Schwerpunkt liegt deutlich mehr auf den Themen Komfort und Innenraumvariabilität. Worauf lag denn so das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung? Wichtig für uns war, wenn wir in so ein Segment einsteigen, dann muss das Konzept in Summe stimmig sein. Das war mit dem bisherigen Layout nicht möglich, so kompakt zu bauen und trotzdem diesen Raum anzubieten. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, ein Frontantrieb-Layout zu designen, das dann aber auch BMW-Maßstäbe in puncto Fahrdynamik und Handling erfüllt. Wir haben ja mit Mini seit über 10 Jahren Erfahrung im Frontantriebsbereich und nun ist das Thema erstmalig auch bei BMW im Einsatz. Ist das eigentlich noch ein BMW, so wie ihn die Kunden erwarten? Das ist definitiv ein BMW. Er ist kompakt, hat ein sehr dynamisches Design, er hat die typischen BMW-Fahreigenschaften und hat eine sehr, sehr hohe Innenraumwertigkeit. Vielen Dank, Dr. Niederländer. Domagoj Dukic, Sie sind verantwortlich bei BMW für das äußere Erscheinungsbild neuer Fahrzeuge als Leiter BMW Exterior Design. Wie wirkt sich das neue Antriebskonzept nun auf das neue Fahrzeugdesign beim 2er Active Tourer aus? Wir sind der Überzeugung, dass selbst bei diesem Antriebskonzept eine Dynamik möglich ist. Eine Dynamik für BMW bedeutet nicht nur eine flache Proportion, sondern es ist vor allem auch der Ausdruck des Fahrzeugs. Wir haben vor allem bei dem 2er Active Tourer darauf geachtet, dass die Frontansicht und die Heckpartie typisch BMW ist, also einen sehr fokussierten Blick haben, eine typische Markanz zeigen, was die Nierenform anbelangt, die Doppelaugen und vor allem auch die sportliche Gestaltung der Dreilochöffnung im unteren Stoßfängerbereich. Und genauso auch im Heck die typische L-Leuchte und auch der gute, breite Stand von dem Fahrzeug ist auch sehr typisch BMW. In der Seitenansicht haben wir sehr viel Keil, auch eine schmale DLO, sozusagen eine Fenstergrafik, die nochmal die Proportion sportlicher macht und auch sehr viel Skulptur in der Bodyside, in der ganzen Seitenfallung mit sehr viel Emotionen. Und das für uns ist auch sehr typisch BMW und auch sehr dynamisch. Interessant, aber wie schaut das innen aus? Dazu Martina Starke, Leiterin BMW Farb- und Materialdesign. Hallo, was erwartet uns denn, wenn wir uns in das Fahrzeug reinsetzen? Der Innenraum des BMW 2er Active Tourer wird besonders durch die Farbigkeit unterstrichen. Das heißt, wir haben ein großzügiges Raumgefühl, was zum Beispiel durch eine Farbe wie das Canberra Beige nochmal besonders betont wird. Und nochmal unterstreicht das Raumgefühl, was wir einmal durch die Geometrie natürlich erhalten, als auch zum Beispiel durch das großzügige Panoramadach. Wie meinen Sie denn jetzt mit diesem Wagen neue Kundengruppen erschließen zu können? Das Ziel ist es ja bei dem Fahrzeug, wirklich verschiedenen Zielgruppen, verschiedenen Charakteren gerecht zu werden. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit, zum Beispiel durch die Lines, sich verschiedene Charaktere auch zu wählen. Wir haben zum Beispiel eine Sportline oder eine Luxuryline und auch ein M-Sport-Paket. Das heißt, dort gibt es Differenzierung in den Nieren oder Lufteinlässen, die diesen Charakter nochmal unterstreichen und wir somit für jeden Kunden das passende Fahrzeug entwickelt haben. Martina Starke, Leiterin BMW Farb- und Materialdesign. Ja, und mehr zum Thema Motor, genauer gesagt mehr zum Thema Motorsport gibt es in der zweiten Stunde. Jetzt machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik, würde ich vorschlagen. Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan. Slay. That's the way. King FM, die Tom Kolbe Show. As you can hear, as you can see, this is the resurrection of disco, alive and kicking. Feel the night, they make it right, 'cause there's a party for everybody. Party for everybody, Topaz. Die Fußball-WM ist vorbei. Ja, ja, schon lange werden jetzt einige sagen, aber auch nach diesem Event geht es bei uns weiter mit der Reihe der lokalischen Tipps auf unserer Homepage. Und Zeit zum Feiern gibt es ja immer wieder. Wo feiert die Yelp-Community die besten Afterpartys? Wo gehen am Sonntag nicht die Lichter aus, sondern die Lichterketten an? Ab heute gibt es die ultimativen Tipps für die besten Party- und Afterparty-Locations in Berlin, Düsseldorf und München auf unserer Homepage. Ganz einfach mal vorbeischauen auf kingfm.net/party. kingfm.net/party. Und wer kennt den nicht? Andreas Burani. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, auf diese Zeit. Ein Hoch auf uns, uns, auf dieses Leben, auf den Moment, der immer bleibt. Ein Hoch auf uns, uns, auf jetzt und vergolden uns diesen Tag. Ein Leben lang ohne Reue, vom ersten Schritt bis ins Grab. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit. Für alle, für die Liebe geboren. fast wieder gern liegen, auch wenn viele dir gerne was anderes erzählen. Du musst dein Leben leben, oder dieses Leben macht mit dir, was es will. Du kannst alle überflügeln, wenn du fliegst, wird alles so andachtsvoll still. Kommando heißt deine Liebesbande und sie ist effektiv. Überschall verbreitet sich deine Liebe und sie ist so attraktiv. Lass sie dein Leben leben, denn die Liebe macht doch sowieso, was sie will. Und wenn die Liebe Lieder singt, glaub mir, dann wird alles so andachtsvoll still. Bei meiner Seele, du bist herzergreifend liebevoll. Wenn ich dich sehe, fühlst du mein Herz. An diesem Wochenende ist der belgische Traditionskurs von Spa-Francorchamps der Schauplatz für das nächste Highlight der Langstreckensaison des Motorsports 2014. Bei den 24 Stunden von Spa-Francorchamps, gleichzeitig Saisonhöhepunkt der Longpan Endurance Series, gehen insgesamt 4 BMW-Teams an den Start und schicken 6 BMW Z4 GT3. In den Ardennen-Marathon zahlreiche Werksfahrer verstärken die Fahrerbesetzungen der einzelnen Mannschaften. Das BMW Sports Trophy Team Mark VDS aus Belgien setzt bei seinem Heimspiel in der Kategorie Pro Cup 2 BMW Z4 GT3 ein. Im Fahrzeug mit der Startnummer 66 treten die beiden DTM-Piloten Maxime Martin, der jüngst seinen ersten Sieg in der DTM feierte, und Augusto Farfus sowie Werksfahrer Jörg Müller an. Das Schwesterfahrzeug mit der Startnummer 77 wird von den Werksfahrern Lukas Luhr und Dirk Werner sowie Markus Paltalla pilotiert. Hier noch einmal BMW Motorsportdirektor Jens Marquardt über das Rennen in Moskau. Maxim hat es über die letzten Rennen angedeutet, dass bei ihm die Lernkurve auch eine ganz steile nach oben ist, genauso wie Antonio Felix und der Marco sowieso. Und ja, dass der Bruno sich da drinnen behaupten konnte und auch Augusto und Timo da gut mit dabei sind, zeigt, dass wir einen guten Mix haben. Ich bin stolz auf den Maxim, der hat sich das hier richtig super erarbeitet. Der war von der ersten Session gut und schnell unterwegs, hat mit seinen Ingenieuren toll gearbeitet, das Auto kontinuierlich weiterentwickelt. weiterentwickelt und ich denke wirklich mehr als verdient seine erste Pole im fünften Rennen hier in der DTM sich erarbeitet. Jetzt heißt es also Kopf nach vorn. Das Team von TDS Racing tritt dann auf dem Circuit de Spa, Francorchamps, mit zwei BMW Z4 GT3 in der Kategorie Pro Am Cup an. BMW-Werkspilot Jens Klingmann verstärkt dabei die Fahrerbesetzung der Startnummer 12 mit Henri Hassi, Nick Katzberg und Pierre Thirier. Im Schwesterfahrzeug bei der Startnummer 10 startet das französische Quartett Eric Clément, Benjamin Lariche, Nicolas Armido und Oliver Pla. In Alexander Sims aus Großbritannien stellt sich ein weiterer Werksfahrer der Herausforderung Spa-Francorchamps. Er fährt im BMW Z4 GT3 der Écurie Écosse an der Seite von Oliver Brion, Andrew Smith und Alistair McCaig. Den sechsten BMW Z4 GT3 im Feld setzt Rowell Motorsport von Teamchef Roberto Ravaglia aus Italien ein. Im Fahrzeug mit der Startnummer 43 wechseln sich Stefano Comandini, Eugenio Amos, Stefano Colombo und Michela Cerruti ab. Die Écurie Écosse sowie Rowell Motorsport starten ebenfalls in der Kategorie Pro Am Cup. Das 24 Stunden von Spa-Francorchamps geht also heute Nachmittag am Samstag, wenn Sie zuhören, am Samstagnachmittag um 16.30 Uhr los. Der Zieleinlauf erfolgt am Sonntag. Wenn Sie die Wiederholung hören, wäre das quasi heute, dem 27. Juli um 16.30 Uhr. We'll be right back. Mattia Bazar und Tiesto, ziemlich genialer Song aus den 80ern, finde ich. In der zweiten Sendestunde schaue ich mit Ihnen nach Australien, genauer nach Melbourne. Und wer in Nordrhein-Westfalen bauen will, sollte auch aufhorchen. Über die aktuellen Preise für Häuslebauer in NRW habe ich mich mit dem Geschäftsführer der LBS Immobilien, Roland Hustad, unterhalten. Und ich war bei Winzern in Rüdesheim am Rhein. Ja, das wird noch lecker. Hier sind Vargo und Get Back to Serenity. Your soul unfold. King FM, die Tom Kolbe Show. Lighthouse Family und Ocean Drive. Für Sportfans ist Melbourne ein fester Begriff. Hier wird der große Preis von Australien der Formel 1 ausgetragen und es gibt Spitzentennis bei den Australian Open zu sehen. Die Hauptstadt des Bundesstaates Victoria ist allerdings viel mehr als eine Sportstadt, denn auf einem Streifzug durch das unbekannte Melbourne wandelt man auf den Spuren der Ureinwohner und findet versteckte Geheimnisse. Wer mit Fiona Sweetman in Melbourne unterwegs ist, der bummelt nicht die großen Einkaufsstraßen entlang, sondern biegt in kleine, verwinkelte Seitenstraßen ab. Wir nennen diese kleinen Straßen in der Innenstadt versteckte Geheimnisse. Früher betraten die meisten diese Gassen nicht, doch jetzt gibt es hier kleine Boutiquen und Cafés und so ist hier immer etwas los. Und da die Bewohner Melbournes für ihre verrückten Ideen bekannt sind, findet man hier einige abgefahrene Bars, wie zum Beispiel die Berlin Bar. Man hat ein altes Lagerhaus geteilt und der Türsteher entscheidet, in welchen Teil du treten darfst. Entweder den Westen oder den Osten. Der eine ist grau und kühl gehalten, der andere ist mit roten Sandmöbeln ausgestattet. Es ist ein großer Spaß. Es gibt in Melbourne aber auch traditionelle Restaurants mit einer außergewöhnlichen Küche zu entdecken. Suzanne Stelberg von Tourism Victoria empfiehlt hier das Charcoal Lane. Das spezialisiert sich auf Gerichte, die mit Pflanzen und Früchten zusammengestellt wurden, die die Aborigines schon benutzt hatten, aber kombiniert mit moderner Küche. Obwohl Melbourne erst seit 1851 die Hauptstadt von Victoria ist, so lebten doch schon vor über 30.000 Jahren mehr als 20.000 Aborigines vom Koori-Stamm in dem Gebiet. Ihre Kultur gibt Tom Mosby vom Koori Heritage Trust weiter. Wir haben eine Dauerausstellung, die die Siedlungsgeschichte zeigt, sowie die zeitgenössische Geschichte der Aborigines hier in Melbourne. Wir bieten Walking-Touren entlang des Flusses und der Flagstaff Gardens an. Die Touren erforschen die Ansiedlung der Aborigines in Melbourne. Auf Melbourne itself. Und so kann man wie in kaum einer anderen Stadt Australiens in Melbourne einen Streifzug von der Zeit der Ureinwohner bis in die Neuzeit unternehmen. Wenn Sie sich auf eine spannende Entdeckungsreise in Melbourne begeben möchten, dann finden Sie alle Infos unter www.visitmelbourne.com/de. Und natürlich alle Informationen auch bei uns auf der Homepage kingfm.net/lifestyle. A Friday combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under, where we don't slow and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Simply Red und Sunrise. Der Preisanstieg beim Betongold scheint seinen Höhepunkt erreicht zu haben. Das bestätigt eine Analyse der LBS Immobilien, die untersucht hat, welche Marktpreise für Wohnimmobilien in Nordrhein-Westfalen erzielt werden. Demnach ziehen die Preise nicht mehr so stark wie in den Vorjahren an, sagte Geschäftsführer Roland Hustert, jetzt hier via Skype mit mir verbunden. Guten Tag, Herr Hustert. Guten Tag, ich grüße Sie. Die Teuerungsrate schwächt sich ab. Ist das die gute Nachricht Ihrer Marktanalyse? Ja, das ist so. Gebrauchte Eigenheime sind nur noch geringfügig teurer geworden. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis für gebrauchte Eigentumswohnungen ist sogar gefallen. Bei neu erbauten Eigentumswohnungen haben wir einen größeren Preisanstieg zu verzeichnen. Das liegt unter anderem auch an den hohen Preisen für Innenstadtgrundstücke. Wie hoch ist zurzeit der Durchschnittspreis für ein gebrauchtes Eigenheim in Nordrhein-Westfalen? Also über alles betrachtet zahlt man für ein gebrauchtes Haus 179.000 Euro. Das ist ungefähr so viel wie im Jahr 2002. Und wir gehen auch im laufenden Jahr davon aus, dass sich daran nicht viel ändern wird. Wir rechnen mit 180.000 Euro. Nun gilt dies ja für Gesamt-NRW, Herr Hustert. Bleibt denn zum Beispiel die gebrauchte Eigentumswohnung, die ja für viele der Einstieg sozusagen in Wohneigentum ist, auch in den Metropolen bezahlbar? Also die Preise für gebrauchte Eigentumswohnungen entwickeln sich in den größeren Städten sehr unterschiedlich. In manchen bleiben sie unverändert und damit absolut bezahlbar. In manchen Städten haben wir aber auch starke Preisanstiege zu verzeichnen. Wie haben sich die Mieten entwickelt? Im Schnitt liegen die Wohnungsmieten landesweit bei 6,60 Euro pro Quadratmeter im gebrauchten Bereich. Im Neubau haben wir 8,40 Euro. Sie steigen damit stärker als die Immobilienpreise. Und das hat eben auch damit zu tun, dass zu wenig gebaut wurde. Der Neubau hat angezogen, aber wir haben da auch noch einen Nachholbedarf zu decken. Das heißt auch, NRW als Standort zum Leben ist nach wie vor attraktiv? Auf jeden Fall. Das sehen wir daran, dass die Nachfrage nach gebrauchten Immobilien immer weiter anzieht. Das Angebot ist durchaus knapp. Wenn man etwas sucht, muss man schon ein bisschen gucken, dass man dann auch das Richtige findet. Ist der Zeitpunkt, sich eigene vier Wände anzuschaffen, also günstig? Also in den meisten Regionen sehen wir bezüglich der Immobilienpreise den Zenit als erreicht an. Der Preisanstieg beruhigt sich, da gibt es auch Ausnahmen. Wir haben aber ein extrem niedriges Zinsniveau und eine gute Förderung mit dem Wohnriester, sodass ich sagen kann, ja, der Zeitpunkt ist günstig. Der Preisanstieg bei Immobilien wird in diesem Jahr schwächer ausfallen, so das Ergebnis einer Marktanalyse der LBS Immobilien, über die uns Roland Hustert informierte. Vielen Dank, Herr Hustert. Ich danke Ihnen auch. Musik, wie sie sein sollte. King FM, die Tom Kolbe Show. Esteban Gallo und Abalari. Die Deutschen entwickeln sich immer mehr zu Weintrinkern. Bis 2016 soll der Konsum des roten und weißen Tropfens laut einer Studie der Weinexpo hierzulande um 3,5% steigen. Diesen Trend spüren auch die deutschen Winzer. Immer mehr Weingenießer fragen bei ihnen nach Führungen durch den Keller und nach Weinseminaren. In einer Hochburg des Rieslings kann jetzt jeder ganz einfach zum Weinkenner werden. Mitten in der Altstadt von Rüdesheim am Rhein, direkt beim Weingut von Ralf Nägle, startet jeden Samstag um 17 Uhr der Wine Walk. Eine Anmeldung für die Tour ist nicht erforderlich. Es geht hoch direkt in die Weinberge. Es wird jeweils von einem Winzer begleitet. Es gibt fachkundige Hintergrundinformationen über Weinbau, Tradition, über den Wein selber und es werden 3 Weine in den Weinbergen verkostet. Unterwegs gibt es tiefe Einblicke in den aufwendigen Anbau und die Herstellung, so Ralf Nägle. Bei der Weinwanderung erfahren Sie diese schweißtreibende, schwere Arbeit eines Winzers im Hinblick auf den Jahreskalender, beginnend vom Frühjahr bis zur Ernte, bis in die Wintermonate hinein. Und dann geht man natürlich zum Wein, wie wird der Wein produziert, wie wird er verkostet, welche Qualitätsstufen oder Merkmale gibt es. Das alles wird in 90 Minuten den Besuchern näher gebracht. Wer lieber im Ort auf einen Genussspaziergang gehen möchte, der besorgt sich in einer der Vinotheken einfach ein Ticket für die Winetime, weiß Jungwinzerin Theresa Breuer. Alle Vinotheken haben irgendwie ein Weingut im Hintergrund, das heißt, sie haben auch eine eigene Geschichte, die sie erzählen, sie haben ganz authentische Weine, die sie zeigen und in jeder oder bei jeder Station lernt man auch ja, den Lieblingstropfen des jeweiligen Winzers kennen. Und dieser kommt zwar aus der Region, bleibt aber in jedem Fall eine Überraschung. Sie bekommen einen Wein, der ja ganz typisch für Rüdesheim ist, für den Rheingau ist, aber eben dann ungefragt den Lieblingswein des Winzers. Ganz unbeschwert schlendert man von Probe zu Probe und kann sich voll auf den Genuss konzentrieren, so Theresa Breuer. Sie können mit freien Händen durch die Stadt spazieren, Sie werden in jeder Vinothek mit einem frischen Glas versorgt und ganz am Ende bekommen Sie dann auch ein frisches Glas, das Sie mit nach Hause nehmen können und da können Sie dann ja, im Stillen die Weintime nacherleben in dem Originalglas. Und natürlich ist es so, wenn Sie nach Rüdesheim fahren zum Winewalk oder um dort ein Weingut zu besuchen oder eine Vinothek oder wie auch immer, dann nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel Don't Drink and Drive. Mehr Informationen zum Thema Wein finden Sie unter kingfm.net/lifestyle in meinem Beitrag. King FM, die Tom Kolbe Show. Und Diamonds and Pearls. Und jetzt singt uns Shirley Bassey Diamonds Are Forever. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Shirley Bassey. Das war die Tom Kolbe Show. Ich bin Tom Kolbe und wenn Sie etwas bewegt oder Sie etwas zur Sendung schreiben möchten, dann ganz einfach eine E-Mail an mich, an tom@kingfm.net oder über Twitter, da finden Sie mich mit dem Benutzernamen Tom Kolbe zusammengeschrieben. Erreicht mich alles höchstpersönlich. Hat mich gefreut. Bleiben Sie mir wohlgewogen. Bei King FM geht's jetzt weiter. Also dranbleiben. Ich bin nächste Woche wieder hier. Tschüss. Mach's gut.